und du musst funktionieren. Und dein Fernseher auf, du schuftest immer weiter. Für Wohlstand, den du dich brauchst, das ist wirklich wichtig. Wichtig in deiner Welt. Wenn du mich fragst, hast du vergessen, was wirklich zählt. Was ist wirklich wichtig? Wichtig in unserer Welt. Denn die Rede, nicht nur in diesem Land, doch niemand schaut hier gerne über den Tellerrand. Und wir flüchten uns in Luxus, fressen uns schön voll, vergessen wahre Probleme und fühlen uns dabei doch wohl. Und du musst funktionieren und dein Fernseher auf. Immer weiter. Für Wohlstand, den du dich brauchst, das ist wirklich wichtig. Wichtig in deiner Welt. Wenn du mich fragst, hast du vergessen, was wirklich zählt. Was ist wirklich wichtig? Wichtig in unserer Welt. Wenn ihr mich fragt, haben wir vergessen, was wirklich zählt. Und dein Fernseher auf! Du schaust es immer weiter!